Okay, this evening is our 30th anniversary. Heute Abend ist 30-jähriges Jubiläum. Yeah. Exactly 30 years ago this Sunday. Genau vor 30 Jahren. Or this week. Diese Woche, diesen Sonntag. Mary and I came to Austria to start this church. Kamen Mary und ich hier nach Österreich, um diese Gemeinde zu beginnen. So I want to tell you that story tonight. Ich möchte euch heute Abend diese Geschichte erzählen. And I want to start with slide one. Und ich möchte beginnen mit dir eins. Psalm 119, verse 90. Psalm 119, Vers 90. Your faithfulness continues throughout all generations. Deine Treue gilt jedem Geschlecht. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. And it's such a story about the faithfulness of God. Und es ist so eine Geschichte der Treue Gottes. And that's what God wants for all of our stories. Und das ist etwas, was Gott für all unsere Geschichten, die er schreibt, haben möchte. In Oswald Chambers' devotional. In dem Andachtsbuch von Oswald Chambers. I've had this for many years, you can see. Ihr könnt das sehen, dass ich es schon seit Jahren verwende. I think I've had it for over 30 years now. Ich glaube, es sind jetzt schon über 30 Jahre, this dass ich es besitze. December 18th. Am 18. Dezember. The test of our faithfulness. Die Prüfung unserer Treue. The idea is not that we do work for God. Die Idee ist nicht die, dass wir für Gott einfach eine Arbeit leisten. But that we are so loyal to him. Sondern vielmehr, dass wir ihm gegenüber so loyal, so treu sind. That he can do his work through us. Dass er sein Werk durch uns wirken kann. No complaining on our part. Auf unserer Seite kein Klagen. And no explaining on his part. Und auf seiner Seite keine Erklärung. So, we go into our story. So, jetzt können wir hineinsteigen in die Geschichte. It's 10 chapters. 10 Kapitel. Starting with chapter 1. Wir beginnen mit Kapitel 1. Slide 2. Chapter 1, the time before we were born. Kapitel 1, die Zeit, bevor wir geboren wurden. Jeremiah 1, verse 5. Jeremia 1, Kapitel 1, Vers 5. Before I formed you in the womb, I knew you. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Before you were born, I consecrated you. Und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. That goes for all of us. Das gilt für alle von uns. God knew us in his heart and mind before we were ever born. Gott hat uns bereits gekannt in seinem Herzen, in seinem Sinn, bevor wir überhaupt geboren wurden. The Bible says even before the universe existed. Die Bibel sagt, bevor überhaupt das Universum zu existieren begonnen hatte. God knew us. Hat Gott uns bereits gekannt. We are very special. Wir sind einfach für ihn ganz, ganz besonders. And we are not a coincidence. Und wir sind kein Zufall. Next slide. This is my dad. Das ist mein Vater. He grew up in Slovakia. Er ist aufgewachsen in der Slowakei. But he was born in America. Aber geboren war er in Amerika. After the Second World War, he returned to America. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist er zurückgekehrt nach Amerika. To claim his citizenship. Um seine Bürgerschaft zu beanspruchen. And then he became a soldier in the United States Army. Und so wurde er zu einem Soldaten in der Armee der Vereinigten Staaten. Before he could even speak English. Bevor er überhaupt Englisch sprechen konnte. He was already on his way to Korea, to the Korean War. War bereits auf seinem Weg nach Korea in den Koreakrieg. He was captured by the Chinese. Er wurde dort gefangen genommen von den Chinesen. 250,000 Chinese soldiers were hiding on the other side of a mountain. 250,000 Soldaten hatten sich da verborgen auf einer anderen Seite von einem Gebirge. And entered into the war just as the Americans thought they had finished the war. Und dann sind sie in den Krieg eingetreten, als die Amerikaner gerade dachten, ja, jetzt sind wir fertig mit dem Krieg. My father told me the story how there were so many Chinese. He said it was they were coming like floods. Aber mein Vater sagte mir, es waren einfach so viele Chinesen da. Sie kamen da über uns wie eine Flut. And he said I was running and I was passing them up. There were so many of them. Und ich bin da entlang gerannt. Until he was captured. Und das ging so lange, bis er gefangen wurde. The North Korean prison camps were not prison camps, they were death camps. Die nordkoreanischen Gefangenenlager, sie waren keine Gefangenenlager, sondern sie waren eigentlich Todeslager. They captured over 100,000 UN soldiers. Sie haben über 100,000 UN-Soldaten gefangen genommen. Over 90% of those were American soldiers. Und über 90% davon waren amerikanische Soldaten. Only 13,000 returned. Nur 13.000 von ihnen kehrten wieder heim. Alle anderen Gefangenen wurden entweder zu Tode geschlagen oder ausgehungert. But China saw what the North Koreans were doing. Aber die Chinesen sahen dann, was die Nordkoreaner da taten. So to kind of offset the brutality. Um man irgendwo dieser Brutalität Einhalt zu gebieten. They set up prison camps in China. Haben sie ihrerseits Gefangenenlager in China errichtet. And they asked the North Koreans for the prisoners. Und so baten sie die Nordkoreaner, dass sie die Gefangenen überstellen würden. My father ended up after 1.5 years in a Chinese prison camp. Und so landete dann mein Vater für 1.5 Jahre in einem chinesischen Gefangenenlager. Where they actually let them even play sports. Wo es sogar so weit ging, dass man ihnen zuließ, auch Sport zu treiben. To send a message to the West that we are not doing this to your soldiers. Um einfach eine Botschaft zu senden zu den Soldaten, dass man den Soldaten eben nichts Übles antun möchte. The chances of me being here today are so slim. So ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier einfach sein kann, so gering. When this photo ended up in a newspaper in America. Als dieses Foto den Weg gefunden hat in eine amerikanische Zeitung. All of my relatives wept. Weinten alle meine Verwandten. Because he'd been missing in action for over 2 years. Weil er war irgendwie im Krieg praktisch verloren gegangen für über 2 Jahre. That's just one generation. Und das ist einfach nur eine Generation. The chances of me being alive today in just one generation were so slim. Einfach die Wahrscheinlichkeit, dass ich einmal zur Welt kommen würde, wenn man nur diese Generation betrachtet, imagine ist so gering. How slim the chances through all the generations of wars that we even exist. Und dann betrachten wir das einmal für alle von uns. Wie gering ist die Chancen bei all den Kriegen, die in der Welt stattgefunden haben, dass wir da durchkommen würden und existieren würden. This is Mary's grandfather. Das ist der Großvater von Mary. From South Korea. Aus Südkorea. And went to North Korea as a missionary. Nach Nordkorea gezogen als Missionar. Set up churches. Hat Gemeinden aufgebaut. With his wife, Mary's grandmother. Mit seiner Frau, der Großmutter von der Mary. They told everyone to evacuate. Sie haben allen gesagt, sie sollten sich wieder zurückziehen. The war was coming. Der Krieg würde kommen. But he stayed. Aber er blieb. And he was martyred as in one of the prisons. Und so wurde er zum Märtyrer in einem der Gefangenenlager. Grandmother took the 5 children and walked in the snow from Pyongyang all the way to Seoul. Und die Großmutter nahm die Kinder und nahm sie von Pyongyang runter nach Seoul den ganzen Weg im Schnee. And lived 50 years longer. Und sie lebte noch weitere 50 Jahre. And prayed for her family. Und betete für ihre Familie. Was a prayer warrior. Sie war wirklich eine Gebetskriegerin. Next slide. Chapter 2. Kapitel 2. Before we were born again. Bevor wir wiedergeboren wurden. Ephesians 2:12. Epheser Kapitel 2, Vers 12. Remember that you were at that time without Christ, having no hope and without God in the world. Deshalb denkt daran, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. I remember that time. Ich kann mich daran sehr gut erinnern. This is my family. Das da ist meine Familie. We were highly dysfunctional. Und es war eine sehr dysfunktionale Familie. My father smashed the house quite often every 6 weeks. Der Vater hat immer alle 6 Wochen alles im Haus zerschlagen. Beat us with sticks and belts. Geschlagen mit Stöcken und mit Gürteln. I started praying when I was like 4 years old. So habe ich mit 4 Jahren angefangen zu beten. Every night on my knees. Jeden Abend auf meinen Knien. That God would somehow stop him. Dass Gott irgendwie ihn stoppen würde. And I just prayed every time, Lord, don't let him kill my mother, please, just don't let him kill my mother. Bitte Vater, lass ihn nicht meine Mama umbringen, bitte Vater. We grew up highly dysfunctional. So war es eine sehr dysfunktionale Familie. But one thing I learned, aber eins habe ich gelernt. I learned to pray. Ich habe gelernt zu beten. And I prayed every single night. I never missed. Ich habe jeden Abend einfach gebeten. Ich habe es nie verpasst. On my knees. Auf meine Knien. This Mary's parents. Das sind die Eltern von der Mary. Mary's father was very reactionary to the death of his father. Der Vater von der Mary hat einfach sehr starke Reaktionen gezeigt gegenüber dem Tod seines Vaters. He was the oldest son. Er war der älteste Sohn. Now he had to take care of the family. Nun war er verantwortlich für die Familie. He wanted to be a journalist. Er wollte Journalist sein. But now he had to be a doctor. Nun musste er ein Arzt werden. Because his mother said, you're not going to make enough money to take care of the family as a journalist. You have to be a doctor. Weil die Mutter sagte, du wirst nicht genug Einkommen haben als Journalist, um für die ganze Familie dich zu kümmern. Du musst ein Arzt werden. So he was resentful. Und so hatte er da Widerstand. He was a Christian. Er war Christ, but did not believe that the Bible was God's word. Aber er glaubte nicht, dass die Bibel Gottes Wort war. Was very critical. Und er war sehr kritisch eingestellt. So Mary grew up in this atmosphere. Und in diesem Umfeld ist Mary aufgewachsen. Here's Mary as a little girl. Da kann man Mary sehen als kleines Mädchen. On her dad's lap. Auf dem Schoß des Vaters. There's me. Da bin ich. I was in kindergarten. Und da war ich im Kindergarten. And the nun took me in the back room and started measuring me. Und da gab es eine Nonne, die kam zu mir und sie hat dann angefangen, mich zu vermessen. Had no idea why. Und keine Ahnung gehabt, warum the das. Next thing I knew, I was handing out certificates for graduation to all the students in the kindergarten. Bevor ich mir dann das irgendwie bewusst wurde, stand ich da und habe im Kindergarten Abschlusszeugnisse verteilt. And my mother said to me, I knew that God was calling you. Und meine Mutter sagte zu mir, da habe ich gewusst, dass Gott dich berufen this hat. This was a sign from God that His hand was on you. Das war ein Zeichen von Gott, dass einfach seine Hand auf dir lag. And that he had seen your prayers, und er hat einfach die Gebete gesehen, die du gebetet hast. As a little boy already on my knees. Als kleiner Junge bereits auf den Knien. All these things started to were hidden in my heart. Little indications from God along the way. All diese Dinge waren in meinem Herzen verborgen. So kleine Zeichen, die er entlang des Weges gegeben hat. That's Mary. Da ist die Mary. Quite unsaved. Ziemlich ungerettet. And if you talk to her about it, she was very much in despair. Und wenn man darüber gesprochen hat mit ihr, dann war sie eigentlich ziemlich verzweifelt. She even thought of taking her life a couple times as a teenager. Sie wollte ihr Leben einige Male nehmen. Just think, thought about it. Hat darüber nachgedacht. Was very much in despair. Sie war einfach in voller Verzweiflung. We were without hope and without God. Wir waren ohne Hoffnung, ohne Gott. I was without God. Und ich war ohne I'm Gott. Telling you, I know how it feels. Und ich sage euch, ich weiß, wie sich das anfühlt. I didn't smile. Ich habe nicht gelächelt. I'd never heard the words, I love you, from anyone. Ich habe nie diese Worte gehört, ich liebe dich. From my mom or my dad. Weder von meiner Mutter noch von meinem Vater. They never said it to each other. Sie haben das auch nicht so einander gesagt. I'd never said them to anybody. Und sie haben es auch nie jemand anders so gesagt. The first time I would hear those words was at a Bible study. Das erste Mal, wo ich diese Worte gehört habe, war auf einer Bibelrunde. And when one of the girls said, Rob, we love you. Und eines der Mädchen sagte, Rob, wir lieben dich. I was like blown away. Das hat mich förmlich umgehauen. Took me a while before I could actually say those words. Und das hat eine ganze Weile gebraucht, bevor ich selber diese Worte aussprechen konnte. Chapter 2 of my life, Kapitel 2 meines Lebens. Of our lives was just total hopelessness. Unseres Lebens war völlige Hoffnungslosigkeit. I went to parties. Ich bin auf Partys gegangen, auf Feste. In summer of 1976. Und das war 1976 im Sommer. I was asking this question. Da habe ich genau diese Frage gestellt. Where can I find God? Wo kann ich nur Gott finden? I need to find God. Ich muss Gott finden. I don't know where. Ich weiß nicht wo. People would tell me this and that. Leute würden alles Mögliche sagen. But nobody knew. Aber niemand wusste es. Which brought us to chapter 3. Und das bringt uns zu Kapitel 3. Before we got married. Bevor wir dann heirateten, September 1976, by a miracle of God, durch ein Wunder Gottes, a lady in a university led me to Christ. Kam eine Frau in der Universität auf mich zu und führte mich zu Christus. Found out later, she was the only soul winner in the Christian mission. Und ich habe dann später herausgefunden, dass sie die einzige Seelengewinnerin war dort an diesem Ort. And she came right to me. Und sie kam direkt zu mir. She saw my crucifix. Weil sie sah mein Kreuz. And she led me to the Lord. Und sie führte mich zum Herrn. Colossians 1:13. Kolosser Kapitel 1 Vers 13. God rescued us from the domain of darkness and transferred us into the kingdom of his dear son. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. This sense of being in the kingdom of God. Einfach das zu spüren, dass wir jetzt in seinem Reich sind, im Reich being Gottes. Born again of his spirit. Wiedergeboren durch den Geist. And clearly seeing the difference between darkness and light. Und wir konnten ganz klar einen Unterschied sehen, praktisch zwischen der Finsternis und seinem Licht. This was me with our two dogs. Da bin ich mit unseren beiden Hunden. Sadie's the white one. Sadie ist der Weiße. And the dark one is Buck. Und der andere, der Dunkle, ist der Buck. This was Mary and I. Das ist Mary und ich. Before we had any idea that we were meant for each other. Bevor wir je eine Vorstellung davon hatten, dass wir vielleicht zusammengehörten. A complete coincidence that we're in this picture together. Das ist ein echter Zufall, dass wir da gemeinsam im Bild sind. Next picture. Nächstes look at, Bild. Look at the difference between the countenance. Schaut euch einmal den Unterschied an im Gesicht, im Gesichtsausdruck. One living in utter hopelessness. Der eine Gesichtsausdruck, ein Leben in völliger Hoffnungslosigkeit. Consumed by the details of a dysfunctional family. völlig verzerrt von den Sorgen einer dysfunktionalen Familie. And suddenly realizing, und plötzlich erkannten wir, that God is alive and loves you. Dass Gott lebt und dass er liebt. This is Bill. I worked for him. Da ist der Bill, Bill Hedrick. He was the businessman who went to my mother where my mother worked as a restaurant. Er war dieser Geschäftsmann, der da im Restaurant bei meiner Mutter, wo die Kellnerin praktisch hineinkam. He was giving all the waitresses tracts. Er gab den ganzen Kellnerinnen gab er Traktate. Openly speaking his faith. Und hat er ganz offen seinen Glauben ausgesprochen. My mother brought the material home. Und meine Mutter brachte dieses Material nach Hause. I looked at it. Ich habe es angeschaut. And I started to look for God. Und so fing ich an, nach Gott zu suchen. And when I looked at the material, und als ich mir das Material anschaute, I said to myself, da habe ich mir gesagt, if I die today, wenn ich heute sterben würde, I will go to hell. Dann würde ich in die Hölle gehen. I will surely go to hell. Ganz sicher, ich würde zur Hölle fahren. The way that I am living, die Art und Weise, wie ich lebe, comes out of my mouth, was aus meinem Mund hervorkam, in, my mind, in meinen Gedanken and war, the things I do, und all die Dinge, die ich da tat, I will go right to hell. Ich würde direkt in die Hölle fahren. 1980, I became his best man at his wedding. 1980 wurde ich dann zum Trauzeugen bei seiner Hochzeit von Bill. Brings us to chapter 4. Damit kommen wir zum Kapitel 4. Before we came to Austria, 1981 to 85. Bevor wir nach Österreich dann kamen, 1981 bis 85. 2 Timothy 2:21. 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 21. We can become vessels for honor, sanctified, useful to the master, prepared for every good work. Wir können Gefäße zu seiner Ehre sein, geheiligt und nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. And that verse became the theme of my life. Und dieser Vers ist zu einem Lebensthema geworden. I wanted more than anything to be useful to God somehow. Ich wollte mehr als alles andere einfach Gott nützlich sein. I was memorizing the Bible. I had it in my pocket, in my car, everywhere I went, Bible verses, Bible verses. Ich habe einfach angefangen, die Bibel auswendig zu lernen. Und so hatte ich überall Verskarten, egal wo ich hingegangen bin, in meine Taschen, im Auto, überall. Good Bible verses, powerful verses, gute, promises, mächtige Verse, principles, Verheißungen, Prinzipien, guidelines, Leitlinien. I wanted to be a missionary. Ich wollte einfach so sehr ein Missionar sein. And I thought, if I work on this when I retire from being a construction worker at 65. Ich habe mir gedacht, wenn ich daran einfach arbeite, dann wird es so sein, wenn ich einmal dann pensioniert bin als Bauarbeiter. I can spend my last 20 years as a missionary. Dann kann ich doch immer noch die letzten 20 Jahre als Missionar verbringen. But God's call came very quickly. Aber Gottes Ruf kam sehr, sehr schnell. We got married in 1981. Wir haben 1981 geheiratet. Interesting thing was, I asked Mary's father, can I marry Mary? Und ich frage den Vater von der Mary, sagt, kann ich die Mary heiraten? And he said no. Sagt nein. Like no. Nein. Under no conditions. Unter keinen Umständen. Because he was so angry that his father gave his life. Und er war so zornig darüber, dass sein Vater einfach sein Leben dahingegeben hat. For him so senselessly. Aus seiner Sicht so sinnlos dahingegeben hat. Come to South Korea before the war? Warum ist er nicht vor dem Krieg dann zurückgekommen nach Korea? So the last thing in the world he wanted Mary to marry me because I was so radical. Und so war es das Letzte, was er für die Mary wollte, dass sie mich heiraten würde, weil ich ja selbst so radikal war. Who knows? Rob could become a pastor someday. Wer weiß, vielleicht wird Rob einmal einen Pastor eines Tages. The last thing I want. Das ist das Letzte, was ich möchte. So we debated for 2 hours. Und sie hatten für 2 Stunden so ein Streitgespräch. Absolutely hopeless. Und es war absolut hoffnungslos. Thought, what do I have to elope now? What am I going to do? Dann habe ich gedacht, hey, was ist jetzt los? Was soll ich da machen? Then the phone rings. Plötzlich klingelt das Telefon. He goes out of the room. I'm thinking, oh, er geht God, aus dem Zimmer und denkt mir, what do I do? Na, was jetzt? He comes back in. Er kommt zurück. He says these words. Er sagt diese Worte. So, where are we going to have the wedding? Also, wo werden wir die Hochzeit veranstalten? I said, what? He said, how many people are coming to the wedding? Wie viele Leute werden wir einladen bei der Hochzeit? Said, I don't know. 300, I don't know. Weiß ich nicht, vielleicht 300. He says, where do you want to have it? Wo soll sie stattfinden? We have to start planning. Wir müssen anfangen zu planen. I thought, who is on the phone? Wer war da am Telefon? Must have been President Reagan. Vielleicht war es Präsident Reagan. No, it was President, that was Jimmy Carter back then. Damals war es noch Jimmy Carter. But it was his mother. Aber es war seine Mutter. She hardly ever calls. Die nur ganz selten anrief. But she called at that moment because God is so faithful. Und genau in diesem Moment hat sie angerufen, weil Gott so treu ist. What are you doing? Was machst du? I'm talking to this guy Robert. He wants to marry Mary. Na, ich spreche mit diesem Jungen, mit diesem Burschen, dem Robert. Der möchte die Mary heiraten. And I said no. Und ich habe einfach gesagt, nein, komm nicht in Frage. And she said, I've been praying for Mary. Und sie sagte nur, ich habe für die Mary gebetet. This is from the Lord. Das ist vom Herrn. Give them your blessing. Gib ihnen deinen Segen. He argued, but he lost the argument. Also, er hat da mit mir gestritten, aber er hat dieses Streitgespräch verloren. And he came right in and gave us his blessing. Also kam er hinein und gab uns seinen Segen. And, you know, we had a new life. Und sie hatten ein neues Leben. This, oh, right. Then we came the next year, 1982. 1982, im nächsten Jahr. Mary's mother, someone had gotten divorced in the family. Und da gab es jemand, die haben sich scheiden lassen innerhalb der Familie. And Mary's mother thought, I gotta send Robert and Mary on some kind of a thing together, so they're together. Und sie dachte sich, die Mutter, ich glaube, es muss irgendwie sein, praktisch, dass ich die Mary und den Rob irgendwie da zusammen wegschicke. Sie müssen zusammen. Damit es ihnen nicht passiert, dass sie daran arbeiten. She paid for a trip to come to Europe. Und so hat sie gezahlt, dass wir hier nach Europa fliegen könnten. We went around Europe and we wound up in Vienna. Und so sind wir einmal durch Europa gezogen und schließlich endeten wir hier in Wien. And God spoke to both of us that this is where he would call us to. Und Gott sprach zu uns beiden und sagte, das ist der Platz, wo er uns hinberufen hat. When I'm 65. Also ich habe mir gedacht, naja, mit 65. And so we went back. Und so gehen wir zurück. Gehen and wir zurück. I had this deep sense in my heart. Ich hatte einfach ganz tief in meinem Herzen dieses Gefühl. That the time was now. Ich habe gespürt, dass es jetzt an der Zeit ist. So we wrote this newsletter. Und so haben wir dann diesen Newsletter geschrieben. And Bill gave this newsletter to me recently. Und der Bill hat mir das dann einmal gezeigt, jetzt vor kurzem. He still had it 30 years later. Er hat das 30 Jahre später immer noch aufbewahrt gehabt. It says this. If you go to the next slide. Well, how do you like it? Our Na? First newsletter, I mean. Wie magst du das? Das ist unser erster Newsletter. Bill, I just want to tell you that I wouldn't be here today if it wasn't for you. Bill, ich möchte einfach sagen, ich wäre nicht hier, wenn es nicht um deinetwillen wäre. You've been a real father to me in the Lord. Denn du bist wirklich ein echter Vater für mich im Herrn gewesen. This is 1983. 1983. Mary and I have prayerfully considered giving our lives to do a work for the gospel of Christ in Europe. Mary und ich, wir haben im Gebet einfach sehr genau erwogen, dass wir unser Leben für ein Werk des Evangeliums Christi in Europa hingeben wollen. We will be shortly joining a small team of experienced missionaries already in Vienna. In Kürze werden wir Teil eines Teams werden, eines kleinen Teams in Wien von Missionaren. We joined them in it's right in the newsletter. It was January. Go to the next slide. It's right there. Oh, then I wrote, your concern and care for my decisions have guided me here. Eternally grateful, love, Bobby. Deine Fürsorge für meine Entscheidung hat mich geleitet. Ewig dankbar in Liebe, der Bobby. We will be leaving for Vienna on January 11th, 1984. Wir werden dann nach Wien ziehen am Januar dem 11. 1984. We hope to keep in touch, love, Rob and Mary. Wir hoffen, dass wir den Kontakt halten können in Liebe, Rob und Mary. So we came for 5 months to help a team in Vienna. Sind wir für 5 Monate hierher gekommen, um auf dem Team hier in Wien auszuhelfen. I was a song leader. Und ich war der Gesangsführer. There were 22 missionaries. Mit 22 Missionaren. But there was nobody in the church. Aber es war niemand sonst in der Gemeinde. Just 2 international families, but no Austrians, nobody. 2 internationale Familien, aber keine Österreicher. After 3 years, nobody. Nach 3 Jahren, die man da gearbeitet hat. Everybody was frustrated. Alle waren frustriert. And they asked me, Rob, what do you want to do? Und sie fragt mich nur, Rob, was möchtest du tun? Did I get to this part? Yeah. What do you want to do? Und was möchtest du machen? And I said, I want to start a Bible study. Ich möchte eine Bibelrunde starten. And they said, a Bible study is impossible. Eine Bibelrunde, das ist doch unmöglich. We've been here 3 years and nobody comes to Bible studies. Wir sind jetzt seit 3 Jahren hier und niemand ist zu unserer Bibelrunde gekommen. Just about 10 days later. Aber 10 Tage später. Where are we here? Can you go to the next one? Oh, before I go on, this is my brother-in-law's. Das sind meine Schwäger. And God was so faithful. I have 2 really godly brother-in-laws. Und ich habe 2 wirklich ganz göttliche Schwager. Yeah, and 3 great sisters, 2 great sister-in-laws. Und 3 großartige Schwägerinnen. The funny thing is, Mary's mother died. Und das Interessante ist, dass die Mutter von der Mary starb. 2007 and Mary's father remarried. 2007 und der Vater von der Mary hat wieder neu geheiratet. And she's a born again Christian. Und sie ist wiedergeborene Christin. He was 82 years old and she was 80. Er war 82 Jahre alt und sie war 80. And she's a virgin at 80 years old. Und mit 80 ist sie noch eine Jungfrau. And she's born again. Und wiedergeboren. And God was so faithful to us. Und Gott war so treu ihr gegenüber. The next one, before moving to Vienna. Bevor wir dann nach Wien zogen. So in 1983 we joined this team. 1983 sind wir Teil dieses Teams geworden. And so I got a phone call about 10 days after we showed up. Ich erhielt einen Telefonanruf so etwa 10 Tage nachdem wir hier angekommen waren. We were living on Fasangasse in the 3rd district. Wir lebten zu der Zeit in der Fasangasse im 3. Bezirk. Is this Rob? Hallo, ist das Rob? Yeah, this is Rob. Ja, hier ist der Rob. Hi, my name is Risto. Ich bin der Risto. I am a pianist from Finland. Ich bin ein Pianist aus Finnland. And I live in Treiskirchen in Baden. Und ich lebe in Baden. And every Saturday I have a Bible study for refugees. Und jeden Samstag habe ich eine Bibelrunde für Flüchtlinge. I heard you speak Slovak, so would you like to join me? Ich habe dann davon gehört, dass du Slowakisch sprichst. Möchtest du da vielleicht mitmachen? So we did every Saturday. Also haben wir es dann jeden Samstag gemacht. And soon I became the teacher. Und schon bald wurde ich dann selbst zum Leiter dieser Bibelrunde. And then in June we all went back to America. Und dann im Juni sind wir alle zurück nach Amerika. The team in Vienna broke up, disbanded. Das Team hier in Wien hat sich dann aufgelöst. Everybody went their way. Alle sind irgendwie ihres Weges gegangen. And Mary and I planned to return as soon as we could. Mary und ich, wir haben geplant, dass wir so bald wie möglich wieder zurückkehren würden. To move to Baden. Um dann eben nach Baden zu ziehen. To start a church near the refugees. Um dort eine Gemeinde zu gründen in der Nähe dieser Flüchtlinge. So we worked really hard in the summer of 83. So haben wir sehr hart dann gearbeitet in diesem Sommer 84. But money kept going through the fingers. Aber das Geld ist einfach so durch unsere Finger geronnen. Car repairs. Eine Autoreparatur. Dentist bills. Rechnung vom Zahnarzt. We just couldn't save. We tried to get back in September, October, November. It just wasn't working. Wir konnten einfach nicht sparen. Wir dachten September, dann wurde es Oktober, dann wurde es November. So Mary just said, I'm going to book a flight. That's it. Und Mary sagt nur, ich werde jetzt einfach buchen, einen Flug. Because we're never going to have enough money. Just book the flight. Wir werden nie genug Geld haben. Einfach buchen, auf geht's. So she booked it in January. Und sie hat sie im Januar dann den Flug gebucht. We still had no money. Wir hatten immer noch kein Geld. It was 1 week before we left. We still had no money. Es war eine Woche, bevor wir dann fliegen wollten. Wir hatten immer noch kein Geld. We went up to Massachusetts to a Bible study that we did. Wir sind noch einmal nach Massachusetts gefahren zu einer Bibelrunde, die wir dort veranstalteten. 2 years. Die hatten wir für 2 Jahre and durchgeführt. To say goodbye. Wir wollten nur auf Wiedersehen sagen. As we were driving back to New Jersey. Während wir dann zurückfuhren nach New Jersey. Mary said, "Hey, Dave stuck something in my hand." Dann sagte Mary, "Du, der Dave, der hat mir irgendwas in die Hand gedrückt." Put the light on. Mach mal das Licht eben an. She starts laughing. Und dann fängt sie an zu she lachen. Said, look, it's a phony check. Schau mal, das ist ein falscher Scheck. For $3,000. Für $3,000. I said, let me see that. It doesn't look like a phony check. She says it doesn't. Let's go back. Ja, schaut aber nicht aus wie ein falscher Scheck. Lass uns mal zurückgehen. We knocked at the door. Haben da angerufen an der. Said, Dave, what's this? Dave, bitte, was hast du dabei gedacht? He said, it's good. Na, der funktioniert schon. Der ist gut. His wife said, what is it? Die Frau sagte nur, was ist das? And she saw it and she just fell back and said, oh my gosh. Sie hat ihn gesehen und ist einfach zurückgefallen. And he said, that's not your business, it's my business. Das ist nicht deine Sache, das ist meine Sache. It was just a few days before it was time to leave. Einige Tage bevor es dann Zeit war, dass wir fliegen sollten. And so we moved to Baden. Sind wir dann nach Baden gezogen. Risto and Pivy were still there. They got the apartment for us. Der Risto und die Pivy waren immer noch da. Sie haben das Appartement für uns vorbereitet. 4 or 5 months later, they moved back to Finland. 4 bis 5 Monate später sind dann zurückgegangen nach Finnland. And so, we were now living in Baden. Und so lebten wir in Baden. For the joy of the Lord is your strength. Und da war die Freude am Herrn unsere Stärke. Nehemiah 8:10, and that was our strength. Nehemiah Kapitel 8 Vers 10. Das war unsere Stärke. But we really, really, really underestimated the culture. Aber wir haben wirklich, wirklich die Kultur unterschätzt. This is where the church started. Da hat die Gemeinde begonnen. Antongasse in Baden. In der Antongasse in Baden. This is Risto and Pivy. Da könnt ihr sie sehen, den Risto und die Pivy. This is Inhe to the right. Ganz rechts ist die Inhe. Mary met her in German school. Sie wurde getroffen in der Deutschunterricht. Led her to the Lord. Dann hat sie zum Herrn geführt. And she was our first church member. Und sie wurde dann das erste Gemeindemitglied. And our first convert. Und die erste Person, die sich hier bekehrte. We just met with her now. It's 30 years later. Just met with her in New York. Vor kurzem haben wir sie gerade getroffen. Praktisch sind es 30 Jahre später. And she became one of our most strongest supporters through the years. Und sie wurde über die Jahre zu einem der stärksten Unterstützer für uns. At the 10-year mark, she was now living in Korea. Als wir so 10 Jahre durch hatten, da lebte sie nun in Korea. She married a doctor. Sie heiratete einen Arzt. We were struggling financially. Und finanziell haben wir uns da ganz schön abgeplagt. We got on our knees and said, God, it's a time to go back to America. Und so gingen wir auf unsere Knie und wir sagten, Gott, es ist jetzt scheinbar Zeit geworden, dass wir zurückgehen nach Amerika. We've been here 10 years. Wir sind jetzt seit 10 Jahren hier. The phone rings. Plötzlich klingt das Telefon. Hallo, Pastor Rob. Hallo, Pastor Rob. Inhe from Korea. Hier ist Inhe aus Korea. How are you? Wie geht es dir? I'm fine. Mir geht es gut. Ah, Pastor Rob, I tried to call you for 4 months, but no peace in my heart until right now. Pastor Rob, ich wollte schon seit 4 Monaten anrufen, aber kein Frieden in meinem Herzen. How bis are jetzt. You? Wie geht es euch? Oh, we're moving back to America. Na, wahrscheinlich werden wir zurückgehen nach Amerika. Oh, no, Pastor Rob, no, that's not God's will. That's not God's will. Das ist nicht Gottes Wille. That's why I call you. Das ist der Grund, warum ich anrufe. That's why I call you. I said, well, and hey, we don't have enough money. Du, and hey, wir haben nicht genügend Geld. No, my husband make a lot of money. Mein Mann, der macht eine Menge Geld. We're going to support you. Wir werden dich unterstützen. $300. I said, well, it's not going to go very far. Dann werden wir nicht weit kommen mit. $300 a month. $300 im Monat. I said, that's better. Oh, das klingt besser. And so she did for a long, quite a while. Das haben sie dann auch getan für eine ganze Weile. Next photo. This is Eva Maria and Eric. Some of you know them. Das ist Eva Maria und Eric. Einige kennen sie. Eva Maria was our first Austrian to be in the church. She was our second church member. Eva Maria war die erste Österreicherin und damit auch das zweite Mitglied der Gemeinde. Because her maiden name was Prokop. Denn ihr Mädchenname war Prokop. She thought maybe we were verwandte, some family. Und sie dachte, irgendwie vielleicht sind wir verwandt miteinander. And so. She was coming to the church. So kam sie in die Gemeinde. She said, "I've got some bad news." Sie sagte, du, ich habe ein bisschen schlechte Nachricht. I'm living with a guy. Ich lebe zusammen mit einem Mann. I thought, oh brother. I said, "Why don't you bring him for Korean food?" Warum bringst du nicht einfach mit, so vielleicht zum koreanischen Essen? Like right before the service. Vielleicht so direkt vor dem Gottesdienst. Next slide. So he stayed for the service. Und sie blieb ja für den Gottesdienst. That's him sitting right there. Da sitzt er direkt vorne. After the service. Nach dem Gottesdienst. There's only like 12 people in the service. Da sind nur 12 Leute dort. I said, well, Eric, what do you think? Und sagt, hey, du, was denkst du, Eric? He says, I believe this. Ich glaube, das glaube ich. Said, really? Wirklich? You want to give your life to Christ? Willst du dein Leben Christus geben? Yeah, I believe this. Ja, klar. Gave his life to Christ right there. Und direkt dort hat er dann sein Leben Christus gegeben. And it was just the joy of the Lord. Und es war die Freude am Herrn. All we ate was rice and bread. Alles, was wir aßen, war einfach Reis und Brot. Because we couldn't afford anything else. Wir konnten uns nichts anderes leisten. And so I just got bigger and bigger and bigger. Und so bin ich dann gewachsen und gewachsen. And happier and happier. Und auch immer glücklicher. We did. Eventually, Eric and Eva Maria got engaged. Und schließlich haben es dann Eric und Eva Maria verlobt. I did their wedding. Ich habe ihre Hochzeit gemacht. At the wedding, she said to me this. Und bei der Hochzeit sagte sie mir. We have a wedding present for you. Wir haben da ein Hochzeitsgeschenk für dich. I said, what is it? Was ist das? She said, from the day that Eric got saved. Von dem Tag an, wo Eric errettet wurde. We have not slept together. Haben wir nicht mehr miteinander geschlafen. It's a present for you. Das ist ein Geschenk für dich. We have not slept together. Wir haben nicht mehr miteinander geschlafen. Until our wedding day. Bis zu unserer Hochzeit. That was the first wedding I did. That was really cool. Und das war die erste Hochzeit, die ich da durchführte. Und das war wirklich cool. Next slide. This is a little girl. That looks like our kid, huh? Das sieht aus wie unser Mädchen. That's what I always wanted, you know, but it wasn't God's will. So was habe ich immer gemocht, aber das war nicht Gottes Wille. We made friends with people in the neighborhood. Wir haben uns angefreundet mit Leuten in der Nachbarschaft. We also went to the refugee camp and did work there. Wir sind auch hingegangen zum Flüchtlingslager, haben dort gearbeitet. One of the spikes in the fence was broken off, so you could go into the, you could jump in and go into the camp. In diesem Gitter, da gab es ein Loch, da war so einer von diesen Pfeilern, war niedergebrochen, da konnte man direkt ins Lager hineinkommen. Risto showed me where it was. Und der Risto hat mir gezeigt, wo we went man to the Kärntnerstraße. We went all the way to Vienna to the Kärntnerstraße. Wir sind immer hingefahren zur Kärntnerstraße. Mary was our star. Und Mary war unser Star. Eric was the translator. Eric war der Übersetzer. These are two missionaries. Und das sind zwei Missionare. From international teams. Von international team. And we did this like every week. Und das haben wir dann so jede Woche gemacht. Next slide. This was a postcard I wrote to Bill from Baden. Das ist eine Postkarte, die ich Bill geschrieben habe aus Baden. Hi Bill, how are you? Hallo Bill, wie geht's dir? Well, we're plodding along here. Also, wir am Abend noch hier durch. We had 18 people out last week. Wir hatten letzte Woche 18 Leute. God's been faithful to add people onto our group. Und Gott ist treu, dass er unserer Gruppe Leute hinzufügt. That's from 1985. 1985. We miss you, pray for you, thinking of you often. We love you, your friend Bobby. Wir vermissen dich, wir beten für dich und denken oft an dich. Wir lieben dich, dein Freund, der Bobby. Next slide. Chapter 6. Kapitel 6. Before we moved to Krihubergasse. Bevor wir in die Krihubergasse dann einzogen. Our time in the 14th district, Teibergasse. Hatten wir unsere Zeit in der Teibergasse im 14. Bezirk. 1 Corinthians 16, 9. 1. Korinther Kapitel 16, Vers 9. For a wide door for effective service has opened to me, and there are many adversaries. Eine große Tür für wirksamen Dienst ist mir geöffnet worden, und der Widersacher sind viele. We are about to enter. We entered into a new chapter. Und so sind wir da eingetreten in ein neues Kapitel. And there were adversaries. Und es gab Widersacher. This was our group. Some Chinese girls. They gave their lives. They were Buddhists. They gave their lives to the Lord. Das war unsere Gruppe. Da gab es einige Chinesinnen, die ihr Leben Jesus gaben. Nancy Che, third from the right, from the left. Die dritte von links, die Nancy Che. She composed her own Christian music in Chinese. Und sie hat ihre eigene christliche Musik in Chinesisch komponiert. Next slide. I was very conservative looking back then. Und damals habe ich sehr konservativ ausgeschaut. That was the style. Und so war der Stil damals. The girl on the right, I don't know who she is. Da rechts weiß ich nicht, wer das ist. Some refugee girl, I don't know from where. Eine Dame irgendwie aus dem Flüchtlingslager. That's Beate. Und das ist die Beate. And Beate came to us at Teibergasse in 1986. Die Beate kam zu uns in die Teibergasse 1986. She absolutely loved what we were doing. Und sie hat total geliebt, was wir da machen. She began to work full-time with us. Und sie hat dann begonnen, mit uns Vollzeit zu dienen. As a volunteer. Als eine Freiwillige. She did that for the next 14, 15 years. Und das tat sie die nächsten 15, 16 Jahre. She was a full-time missionary, but she supported herself. Sie war Vollzeitmissionarin und doch hat sie sich selbst unterstützt. The girl on the left, I don't know. She's the girl from China somewhere. I don't know. Links ist da noch jemand aus China. This is Billy. Das ist der Billy. And a nice big beard. Mit einem schönen vollen Bart. Led him to Christ in my study. Ich habe ihn zum Herrn geführt in der Bibelrunde. Gave him a brand new study Bible I just got as a gift. Gab ihm eine neue Bibel, die ich gerade erst neu erhalten hatte. Charlie and Emily. Da sind Charlie und Emily. Emily is still alive. Charlie died at like 98 years old. Die Emily lebt immer noch. 99. Charlie ist 99 geworden. Because he played violin and it's so healthy for your heart to play violin every day. Er hat immer die Violine gespielt. Das ist so gesund fürs Herz, jeden Tag die Violine zu spielen. Don't play violin, you'll never die. Spielt keine Violine, praktisch, dann werdet ihr nie sterben. We're baptizing people in the Danube. Wir haben Leute in der Donau getauft. This guy's from Romania. Das ist ein Mann aus Rumänien. We baptized all kinds of people. Wir haben alle Arten von Leuten getauft. We started doing sketchboard instead of pantomime. Wir haben Sketchboard gemacht statt der Pantomime. We preached probably 2,700 times. Wir haben vielleicht so 2,700 Mal da auf der Straße gepredigt. Axel preached with us. We had all these preachers. Ja, wir haben eine ganze Reihe von Predigern gehabt. We did it for 20 years. Und das haben wir für 20 Jahre and gemacht. In 20 years, less than 20 people visited the church as a result. Und in 20 Jahren haben vielleicht weniger als 20 Leute davon die Gemeinde besucht. They did it in Hungary one time. Und sie haben es einmal in Ungarn gemacht. 15 people visited the church. 15 Leute kamen direkt in die Gemeinde mit. This was the difference in the culture. So war der Unterschied in der Kultur. Austria was set up against the gospel. Und Österreich war so irgendwie dem Evangelium widersetzlich. This is Mary, she's very happy. Und da ist die Mary sehr glücklich. Because it's the end, it's past the most difficult time of my life. Das war dann da vorbei, die schwierigste Zeit in unserem Leben. Mary had a breakdown. Die Mary hatte einen Nervenzusammenbruch. Which brought me into the most difficult 9 months I ever imagined. Und das war für mich wirklich die schwierigsten 9 Monate, die ich mir nur vorstellen did konnte. I did not know I could cry so loud. Und ich habe nicht gewusst, dass ich so laut da weinen konnte. I was in my car alone, I would cry so loud. Ich war alleine in meinem Auto und habe nur ganz, ganz laut and geweint. Almost lost her. Ich hätte sie beinahe verloren. And we went back to the States. She didn't want to come back. Wir sind zurückgegangen in die Vereinigten Staaten. Sie wollte nicht mehr herkommen. People were telling me, you're crazy, Rob. Why do you want? Forget Austria. Forget it. Und Leute haben mir gesagt, vergiss es doch, du bist verrückt. Your wife is more important. Deine Frau ist doch viel wichtiger. I understand that, but I can't keep an eye on her in the States. I have to work. Ich habe gesagt, ja, das verstehe ich. Aber wie kann ich ein Auge auf sie halten, wenn ich da arbeiten muss in den Vereinigten Staaten? At least in Austria, I can be with her all day. Und wenn ich in Österreich bin, kann ich den ganzen Tag bei ihr sein. So I said to my pastor. Sagte zu meinem Pastor. I said, you know what? Sagte, weißt du was? I believe God is calling us back to Austria. Ich glaube praktisch, dass Gott uns zurückberuft nach Österreich. But if you tell me not to go, I will not go. Aber wenn du uns sagst, wir sollen nicht gehen, dann werde ich nicht gehen. He thought, he prayed. Er hat gebetet, einen Moment nachgedacht. And he said, go. Er hat gesagt, geht einfach. So we returned. So sind wir zurückgekehrt. And 9 months later, she came out of it. 9 months. Und 9 Monate später ist sie da rausgekommen. Very, very, very difficult time. Sehr, sehr schwierige Zeit. But Aber God used it. Gott hat es verwendet. As a foundation for her life. Als eine Grundlage für ihr Leben. As a woman of grace. It's als awesome. Eine Frau der Gnade. God uses everything to the good. Gott verwendet alles zum Guten. Chapter 7. Kapitel 7. Also, I forgot to tell you that during our time in Tibergasse. Ich habe vergessen, euch zu sagen, in der Zeit in der Tibergasse. There was this tall guy who suddenly walked into the service. Da gab es einen sehr großen, schlanken Mann, der ist irgendwie in den Gottesdienst gekommen. Over 2 meters tall. So ein bisschen über 2 Meter. So, like, what's your name? Na, wie heißt du? My name's Markus. Na, ich bin der Markus. And so Markus Osman came to the service. Der Markus Osman kam in den Gottesdienst. He came because his brother Ossie was coming to the service. Er kam, weil sein Bruder Ossie in den Gottesdienst kam. We met Ossie on the street. Wir haben Ossie so auf der Straße getroffen. And led Ossie to the Lord. Haben ihn zum Herrn geführt. And Markus came to see what kind of a sect Ossie was in. Und Markus, der kam, um einfach zu schauen, in was für eine Sekte der Ossie da geraten war. And then I said after the message, if anybody wants to receive Jesus, just open your eyes and look in my eyes. Ich sagte nach der Botschaft, wenn jemand Jesus empfangen möchte, dann öffne eben deine Augen und schau mir in die Augen. And Markus had his eyes closed and he looked up in my eyes. Und Markus hat die Augen geschlossen, plötzlich ging sie auf und es schaute mir in die Augen. And I went like you? Du? And I couldn't believe it. He got saved. Ich konnte es nicht glauben. Er wurde gerettet. Brought his girlfriend. Er brachte seine Freundin. To a picnic. Zu einem Picknick, die Silvia. She got saved. Sie wurde errettet. And we were on our way. Und so waren wir auf dem Weg. Now we moved to Krihubergasse because there was no more room in the apartment. Und dann sind wir in die Krihubergasse eingezogen. Es war nicht mehr Platz in der Wohnung. We had 50 people coming to my apartment for service. 50 Leute kamen da zum Gottesdienst in meine Wohnung. Every Sunday night, take all the furniture out and stack it in the other room. Jeden Samstagabend haben wir everything. Da alles rausgeräumt und in einen anderen Raum geschlichtet. We took the doors, everything off. Alles rausgenommen, Türen, alles. People never knocked when they came to our house. It wasn't a house, it was the church. Und Leute haben nie angeklopft, wenn sie in unsere Wohnung kamen. Praktisch, es war für sie die Gemeinde. We had to lock the door if we didn't want anyone to walk in. Wir mussten die Tür zuschließen, praktisch, wenn wir nicht wollten, dass jemand da hineinkommt. Our time, the chapter before Lebgasse, chapter 7. Das Kapitel vor der Lebgasse, Kapitel 7. Our time at Krihubergasse. Das war die Zeit in der Krihubergasse. 1 Corinthians 15:10. His grace toward me did not prove vain, but I labored even more. 1. Korinther Kapitel 15, Vers 10. Seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet. We worked hard. Und wir haben hart gearbeitet. We did street evangelism. Wir haben Straßenevangelisation gemacht. We had a band. Wir hatten eine Band. We had Sunday and Wednesday service. Sonntag. Und Mittwoch Gottesdienst. We had Bible school. Bibelschule. What else did we do? A bunch of things. And we were now renovating. Und dann haben wir renoviert. Next one. This was our church moving into Krihubergasse. Das war unsere Gemeinde, als wir einzogen in die Krihubergasse. You can see there's no carpet on the floor. Da war noch kein Boden auf dem, also kein Belag auf dem Boden. There's nothing on the back wall yet. Hinten nichts an der Wand. We just painted it. Wir haben es einfach nur einmal ausgemalt. See Markus and Ossie in the back there. Da könnt ihr dann hinten sehen, den Markus und links daneben den Ossie. Next slide. This is Sabine Wurmbrand. She's very famous. She spoke at our church. Sabine Wurmbrand, sie ist sehr bekannt. Sie sprach bei uns in der Gemeinde. The guy on the right, I don't know who that is. Wenn er rechts sitzt, das weiß ich nicht so. Okay. Next slide. Mike suddenly shows up. Plötzlich kam der Mike. And Mike made pizzas every single week. Und der Mike hat einfach Pizza gemacht, jede Woche. He made many pizzas. Und wow, wie viel Pizza er gemacht hat. If he gets reward for every pizza, he's going to be rich in heaven. He makes so many pizzas. Wenn er einen Lohn bekommt für jede Pizza, dann wird er der reichste im Himmel sein. He would make all these different kinds of foods every time people came over. Mike was like the gourmet cook. Und er hat alle Arten von Essen zubereitet. Er war einfach ein regelrechter Gourmet-Koch, praktisch, der die Leute bekocht hat. Mike had no idea he would marry Beate. No idea. Mike hatte keine Ahnung, dass sie Beate dann heiraten würde. We would do, we had Christmas dinner for 100 people in a small 70 square meter cellar. Wir hatten Weihnachtsessen in einem ganz kleinen Saal mit 70 Quadratmetern, und es waren etwa 100 Leute. This is Sylvia helping us to serve. Und das ist Sylvia, sie hilft uns, da zu dienen. We had weddings in this little cellar. Und wir hatten Hochzeiten in diesem kleinen Keller. People came like they were going to the Schönbrunn Palace or something. Look at how they're dressed in this little cellar. Wie die Leute da hineingekommen sind, als würden sie nach Schönbrunn gehen, in den Palast. Next. This is Jay, she was a cellist. Das ist Jay, sie war eine Cellistin. And years later, she supports us. She lives with Ken in California. Sie lebt jetzt zusammen mit Ken in Kalifornien. Sie ist einer der Unterstützer. She played cello in our country band. Sie spielte das Cello in unserer Country Band. And then suddenly, bingo! I think this was wedding 3. Bingo, das war die Hochzeit Nummer 3. I was sitting in a car with Marcus, and I said, Marcus, are you ever thinking of getting married? Ich saß zusammen mit Markus im Auto und sagte, du Markus, denkst du mal, dass vielleicht heiraten magst? I knew you were going to say this. Ich habe gewusst, du würdest drauf kommen. I said, well, do you want to marry somebody else? Also, möchtest du jemand anders heiraten? No, of course nein, not. Nein, natürlich I would never nicht. Marry anyone else. Na, natürlich werde ich niemand anders heiraten. I don't want to talk about getting married. Da möchte ich nicht drüber reden, heiraten. I don't know, 3 weeks or so later, he was engaged. 3 Wochen später war es soweit. Yeah. Then Billy shaved his beard. Da hat der Billy seinen Bart rasiert. And he caught Gabi's eye. Und sie hatte das Auge von der Gabi getroffen. And they got married. Und sie haben sie geheiratet. Come back. Gabi came from Romania. Gabi kam aus Rumänien. She escaped through the forest. Und sie ist durch den Wald geflüchtet. She was shot at by guards. Soldaten haben ihr hinterher geschossen. Very dangerous and sehr gefährliche Flucht. She's been with us ever since. Und seitdem ist sie mit uns, bei uns. We baptized people in Sant, is that Sant Wolfgang or something? Yeah. Das ist im Wolfgangsee, da haben wir Leute getauft. We had seminars every year in the summer there. Und wir hatten immer im Sommer dort Seminare. We taught Bible school. Wir haben Bibelschule gelehrt. And then Linda showed up. Und dann kam Linda. We were doing evangelism in Bratislava. Wir haben da Evangelisation in Bratislava gemacht. And we led this girl to the Lord. Und haben dieses Mädchen zum Herrn geführt. Her name was Linda Yatiova. Und sie ist Linda Yatiova. And now she's Linda Tuma. Und jetzt ist die Linda Tuma. She joined our team. Sie wurde Teil unseres Teams. And she's been with us ever since. Und seitdem ist sie bei uns. And she also worked years as a volunteer, full-time volunteer. Und sie hat auch Jahre als Freiwillige bei uns im Büro gearbeitet. Chapter 8. Kapitel 8. Before we bought the building, 1998. Bevor wir das Gebäude gekauft haben, 1998. The righteous shall live by faith. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Our church was growing, but it had no room to grow anywhere. Unsere Gemeinde war am Wachsen, aber es war kein Platz mehr, wo wir hinwachsen konnten. You couldn't find a facility anywhere. Es war nirgendwo irgendwie ein Raum zu finden, eine Möglichkeit. Until we located this one. Bis wir dann diese Räumlichkeiten gefunden haben. But our overhead was only 12,000 shillings a month. Aber damals waren die Administrationskosten der Gemeinde lagen nur bei 12,000 Euro. And this was going to be 7. Entschuldigung, 12,000 Schilling. And this was going to be 70,000. Also das Budget ist von 12.000 auf 70.000 da gestiegen. And we took a jump, like off the cliff. Und so haben wir einen Sprung gemacht, einfach die Klippen runter. Are we ready? Sind wir and we just went bereit? Off the cliff. Runter die Klippe. We really didn't think we would survive. Wir haben wirklich gedacht, wir würden es nicht überleben. How are we going to pay the bills? Wie werden wir die Rechnung bezahlen? We started the kindergarten. Wir haben mit dem Kindergarten begonnen. We got all these ideas. We had flea markets and all kinds of crazy things. Wir haben alle Arten von verrückten Ideen da versucht umzusetzen. Wir haben Flohmärkte gemacht und alles. We had to renovate. Und dann mussten wir renovieren. This is where I got my lung disease right here. Und da habe ich meine Lungenkrankheit mit zugezogen. Next slide. Eric was there. We're ripping everything from the ceiling. Eric war auch down. Da. Er hat alles einfach runtergerissen von der Decke. Christoph Taschner was there. Christoph Taschner. We had to put double sheetrock throughout the whole building. Und dann musste doppelt Gipskarton in die Decke gebracht werden zum Feuerschutz. Unbelievable amount of work. Einfach unfassbare Arbeit. I don't know who these two girls are. Ich weiß nicht, okay. Wer die beiden da sind. Okay, Beate und Linda. Beate und Linda. Next. Thomas Blauensteiner. Thomas Blauensteiner. Worked his heart out. Gearbeitet und gearbeitet. Georgie worked his heart out. Der Georgie hat sein ganzes Herz in die Arbeit gegeben. I was pushing these guys so hard because we had a deadline. Ich habe sie wirklich da angetrieben, praktisch, weil wir mussten da praktisch einen bestimmten Zeitpunkt einhalten. And Georgie said to me, Georgie sagte nur, if you were my boss, I would quit. Wenn du mein Chef wärst, dann würde ich einfach Königin. I said, if I was your boss, I would fire you. wenn ich aber praktisch dein Chef wäre, dann hätte ich schon längst gefeuert. Because I always said, do you want my wife to help you? Und ich sagte immer, möchtest du, dass meine Frau dir hilft? You want me to call my wife? You can't get it. Want me to call my wife? Soll ich meine Frau anrufen, dass du ein bisschen Hilfe hast? That's what I always said. You want me to call my wife? Soll ich meine Frau anrufen, dass du ein bisschen Hilfe hast? I would quit. We worked hard. Georgie said, after we finish, because we had a deadline, I'm going to have post-construction trauma. Ich werde ein Nachbautrauma haben. Hilke Rutner from the Burg Theater came to us. Dann kam die Hilke Rutner von dem Burgtheater zu uns. We were in Kriehubergasse. Damals waren wir noch in der Kriehubergasse. And this is a picture of her with us here. Und da ist ein Bild, wo wir dann hier sind. These were our first services upstairs. Das war unser ersten Gottesdienst, das ist noch eine Etage höher. Really only enough room for about 140 people. Und da war nur so genügend Platz für vielleicht 140 Leute. And we were there for till 2007. Und da waren wir so bis 2007. We had one service. Und wir hatten so einen that Gottesdienst. Was the whole church right there. Das war die gesamte Gemeinde damals. And then we decided to stop doing sketchboard. Dann haben wir uns entschieden, dass wir aufhören mit dem Sketchboard. And learn how to build a church. Und dass wir einfach lernen, wie man eine Gemeinde baut. So we went to seminars on church ministry and plant and building church. Und so haben wir ein Seminar nach dem anderen besucht, wo es darum ging, einfach wie macht man Dienst, wie baut man eine Gemeinde. And then we grew from 110 people who came into the building. Und dann sind wir gewachsen von 100 oder am Anfang 110 Leuten praktisch in dieses Gebäude gingen. To over 400. Bis über 400. Mike finally noticed Beate. Und dieses hat dann auch der Mike die Beate gesehen. And they got married. Sie haben geheiratet. Well, he noticed her a lot. She just didn't respond. Also er hat sie wirklich, wirklich sofort gesehen. Next. Aber sie hat nicht so gleich reagiert. Georgie noticed Donna. Der Georgie hat die Donna gesehen. They got married. That was a great wedding. Und das war eine großartige Hochzeit. And this Tommy, of course, Tommy and Anna Marie, they got married in Postalm in the mountain. Sie haben auf der Weide geheiratet auf der Postalm. As they were coming, there was cows chasing people. Das war so lustig, als sie kamen zur Hochzeit, da liefen Kühe hinterher und jagten ihn nach. Next one. We did all kinds of programs upstairs. Wir haben alle Arten von verrückten Programmen gemacht. We had country balls. Wir hatten so country balls. Everything we could think of, so people wouldn't think we were a sect. Alles, was wir uns irgendwie vorstellen konnten, damit die Leute nicht denken, wir sind irgendwie hier bei einer Sekte. Just normal people. Dass einfach normale Leute sind. That looks normal, doesn't it? Das schaut ganz normal aus. Alamundi Naranara showed up 1998 or so. 1998 kam Alamundi Naranara. Alamundi was already a believer, and then Ianara gave her life to Christ. Alamundi und Ianara, die haben sind gekommen und Ianara hat ihr Leben Jesus gegeben. Chapter 9. Kapitel 9. Before we joined FKR. Vor der freikirchlichen Organisation Österreichs. Buying Lebgasse. Da haben wir die Lebgasse hier Ephesians gekauft. Ephesians 2:22. In Christ, you also are being built together into a dwelling of God in the Spirit. Epheser 2:22. In Christus wird auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. First picture. Erstes Bild. It was a disaster, this place. Das war ein völliges Desaster. You can't imagine how much work we did. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit wir hier gemacht haben. It used to be a music, a dance school. We ripped everything out. Das war eine Musicalschule, so eine Tanzschule, und alles wurde einfach rausgerissen. We had to redo the floor. Wir mussten den Boden ganz neu anlegen. There was so much work everywhere. Das war einfach unglaublich viel Arbeit. And this was we had bought the building now. 2005. Das Gebäude gekauft. We had the opportunity. So imagine 7 years later we actually bought the building. 7 Jahre später haben wir das Gebäude dann gekauft. God's faithfulness. Gottes Treue. Überleg mal. And then we had our first service down here 2007. Das ist der erste Gottesdienst hier unten in 2007. And the rest of the story. Und der Rest der Geschichte. There's Axel. Da bin ich vorne. Chapter 10. Kapitel 10. Before the Lord returns. Bevor der Herr wiederkehrt. Joining FKÖ. Sind Teil der FKÖ geworden. Which is like the greatest miracle for me. Und das ist für mich einfach eines der größten Wunder. We were a sect of the sects. We were like as far into being called a sect as you could be. Und wir waren die Sekte der Sekten. Wir wurden einfach, wie es nur irgendwie geht, als Sekte bezeichnet. The Lutherans called us a sect. Die Lutheraner haben uns als Sekte bezeichnet. The Baptists even called us a sect. Die Baptisten. I mean, we were like 1 Corinthians 9:21. 1. Korinther Kapitel 9, Vers 22. I become all things to all men. Ich bin allen alles geworden. So that I may by all means save some. Damit ich auf alle Weise einige rette. And this recognition from the government. Und diese Anerkennung durch die Regierung gives us the opportunity to be all things to all men now here. Gibt uns diese Gelegenheit, dass wir alles allen Menschen sein können hier. Takes away fear from people. Es nimmt einfach die Furcht weg. And the Jesus March was just a great stamp. Und der Jesusmarsch war einfach ein Bestätigungsvermerk. Not just for the Austrians, but for the Christian community. Nicht allein für die Österreicher, sondern auch für die christliche Gemeinschaft in Österreich. And there was this morning in the service, just to close, there was one of the officials for the Jesus March. Und heute früh, um das zu bemerken, war einer der Offiziellen vom Jesusmarsch. He said, you know, they're having a Jesus March in Linz in May. Er sprach davon, dass es einen Jesusmarsch geben wird im Mai in Linz. And he said to me today, und er sagte heute zu mir, when they heard you were coming, als sie gehört haben, dass du kommen würdest, with your banners, mit den Bannern, they went crazy. Da sind sie ganz verrückt geworden. It like gasoline on the fire. Das war wie wenn man Benzin ins Feuer schüttet. Und dann they're expecting far more than 5,000 now. Und da werden über 5,000 Leute erwartet. It's going to be awesome. Everybody, we should all go. I'm telling you. Und wir sollten da alle hinfahren. So that's the end of the story for now. Und das ist das Ende der Geschichte soweit jetzt. The story continues. Aber die Geschichte geht weiter. Just to close, we don't look at the things behind. Um abzuschließen, wir schauen nicht zurück. Good or bad, we press forward. Ob gut oder schlecht, wir drängen nach vorne. Into chapter 10. We're writing chapter 10 now. Jetzt sind wir direkt im Kapitel 10. Amen. Amen. Everybody's a part. Und alle haben einen Anteil. I want to thank you all for being part of our life. It's been a great 30 years. Ich möchte euch allen danken. Maybe there's somebody here you've never given your heart to Jesus. Vielleicht ist heute Abend jemand hier und du hast noch nie Jesus dein Leben gegeben. Let's all close our eyes for a moment. Schließ mir die Augen. And pray with me. Und bete mit mir. The prayer that I prayed dieses Gebet, 38 years ago. Was ich vor 38 Jahren gebetet habe. Jesus, come into my life. Jesus, komm in mein Leben. Cleanse me. Reinige mich. Forgive me my sin. Bitte vergib mir meine Sünden. Come into my life. Komm in mein Leben. Can you pray that? Kannst du das beten? Jesus. Jesus. Thank you for dying for me. Danke, dass du für mich gestorben bist. Forgive me. Bitte vergib mir. Come into my life. Komm in mein Leben. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I have a video I want to show you in a few minutes. Ich habe da ein Video, das möchte ich euch gerne zeigen. Okay, let's just pray one more prayer. Lass uns noch ein Gebet beten. Okay. Yeah, Jesus, we're so grateful for your faithfulness. Jesus, wir sind so dankbar für deine Treue. And all of us can look at our lives and really thank you. Wir können alle unser Leben betrachten und dir wirklich, wirklich danken. How you rescued us. Wie du uns errettet hast. How you did miracles when we were at the end. Wie du ein Wunder nach dem anderen tatst, als wir ganz zu unserem eigenen Ende gekommen sind. And we do want to be like Paul, who said, I forget the things that are behind. Wir wollen so sein wie Paulus, der sagt, ich vergesse die Dinge, die da hinten sind. That means forgetting the heartache. Dass wir den Herzschmerz vergessen. As well as the successes. Genauso aber auch die Erfolge. Being grateful that you've brought us through. Einfach, dass wir dankbar sind dir gegenüber, dass du uns einfach da durchgebracht hast. But we press onward. Aber wir drängen weiter nach vorne. And I want to pray for people here today that want to make that decision. Und ich möchte für Leute hier beten, die die Entscheidung treffen wollen. To go all the way with Christ. Mit Christus den ganzen Weg zu gehen. To make him really God of your life. Ihn wirklich zum Gott deines Lebens zu machen. And to not make a person your God. Nicht eine Person zu Gott zu machen. Or success your God. Oder irgendeine Form von Erfolg zum or Gott money machen. Or status. Oder Geld oder Ansehen. But to really give Jesus his proper place. Sondern vielmehr Jesus den richtigen Platz in unserem Leben einzuräumen. And if you do that, wenn du das möchtest, if you seek him with your whole heart, und du ihn suchst von ganzem Herzen, he will add everything. Dann wird er dir alles hinzufügen. And so we look ahead to the good future you have for each one of us. Und so schauen wir nach vorne auf die gute Zukunft, die du für uns schon vorbereitet hast. And we want to have the same attitude that the woman of Proverbs 31 has had. Wir wollen genau diese Einstellung haben, die die Frau in den Sprüchen Kapitel 31 hat. It says she looks at the future and she laughs. Sie schaut der Zukunft entgegen und sie lacht. So we look at our future God and we laugh and we smile. Schauen wir der Zukunft zuversichtlich entgegen mit einem Lächeln. Because you are a good God. Weil du ein guter Gott bist. And you are faithful. Und du treu bist. And you will always be faithful. Und du wirst immer treu sein. And so we commit this year to you, 2015. Und so geben wir das Jahr 2015 dir hin. Be our everything. Sei unser Ein und Alles. Amen. Amen.